leiten kann. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, dem einen. Er hat keinen Teilhabe, weder hinsichtlich seiner Göttlichkeit. Er braucht keine Helfer. Er ist ein einziger hinsichtlich seiner Herrschaft. Niemand und nichts gleicht ihm, weder in seinem Wesen, noch in seinen Eigenschaften, noch in seinen Taten. Gepriesen sei Allah subhanahu wa ta'ala. Erhaben sei er über alles, was andere über ihn sagen, was dem widerspricht, was er und sein Prophet über sich selbst über ihn gesagt haben. Ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist und bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum für mich und euch, dass dieses Glaubensbekenntnis auf die beste Art und Weise umgesetzt wird. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschen erschaffen, indem sie ihm dienen, dass sie ihm dienen. Allah sagte, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Jinn, die Menschen und die Jinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Und damit wir Allah subhanahu wa ta'ala dienen können, müssen wir wissen, wie wir zu ihm gelangen können. Und deswegen haben wir das Thema Aqida ausgewählt, da die Aqida der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und die Aqida, werden wir sehen, ist das Wichtigste an einem Muslim, denn wenn er ein gesundes Herz hat, hat er auch gesunde Taten und gesunde Aussagen, und all dies gehört zur Aqida dazu. Die Aqida, liebe Geschwister, auch wenn wir sie manchmal übersetzen mit Glaubensinhalten oder Glaubenslehre, wir werden sehr schnell feststellen, dass sie eben nicht nur mit dem Glauben zusammenhängt. Weil wir im Islam ein anderes Verständnis vom, in Anführungsstrichen, Glauben haben. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Gesandten entsandt, nicht nur damit er uns zeigt, wie wir ihn anzubeten haben, sondern auch, wie wir ihn anzubeten, Entschuldigung, nicht nur entsandt, dass wir ihn anzubeten haben, sondern auch, dass wir ihn als den einen und einzigen Gott anzubeten haben. Und das Herz, oder Entschuldigung, die Ibadah, kann erst gesund sein oder allgemein deine Dienerschaft oder dein Sklave sein, dein Diener sein, kann erst gesund sein, wenn du das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir gegeben hat, auf die Art und Weise umsetzt, wie er es von dir verlangt hat. Und dieses sozusagen Medikament, um eine gesunde Aqida zu haben, besteht aus 6 Bestandteilen. Dieses Medikament ist zusammengesetzt aus 6 verschiedenen Materialien. Der erste Punkt ist, dass Allah Azza wa Jal alleine, ihm alleine gedient wird und niemandem anderes. Der zweite Bestandteil dieses Medikamentes ist, dass man Allah Azza wa Jal auf die Art und Weise anbetet oder ihm dient, wie er es befohlen hat und wie er es gesetzlich gemacht hat. Das heißt also auf die vorgegebene Art und Weise. Der dritte Bestandteil dieses Medikamentes, oder besser gesagt, derjenige Teil, der sich in diesem Medikament nicht befinden darf, ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala anbetet gemäß den eigenen Wünschen, wie man es selbst gerne hätte. Und viertens, dass man Allah subhanahu wa ta'ala nicht anbetet auf die Art, wie manche Menschen es denken, dass es in Ordnung wäre. Das heißt, gemäß der Vorstellung mancher Menschen. Fünftens, dass du, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala einen Dienst erweisen willst, dass du ihn darum um Hilfe bittest. Und sechstens, dass man sich nicht auf sich selbst verlässt und auf die eigene Kraft, sondern auf Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wir sagen ja, es gibt keine Zustandsänderung und keine Kraft außer Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wenn man diese 6 Komponenten berücksichtigt oder diese 6 Voraussetzungen erfüllt, dann hat der Mensch eine gesunde Dienerschaft. Dann ist er ein wahrer Diener Allahs, subhanahu wa ta'ala. Er ist dann kein Diener von Menschen, er ist kein Diener von seinen eigenen Gelüsten und anderen Dingen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat diese sechs Komponenten in einer Aya zusammengefasst in Surat al-Fatiha, in der er sagte, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Das heißt, dir allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe. Als würde uns Allah Azza wa Jal in dieser Aya sagen, O Allah, oder als würden wir zu Allah subhanahu wa ta'ala sagen, O Allah, wir möchten deine Zufriedenheit erlangen auf die Art und Weise, wie du es gerne hättest. Und wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala, oder wenn wir diese Aya verinnerlichen, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, dir allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe. Das erste Wort, haben wir gesagt, ist dich oder dir. Dir allein dienen wir. Diese Voranstellung des Wortes dir weist darauf hin, sowohl im Arabischen als auch im Deutschen, wenn man sagt, dir diene ich. Das heißt, dir allein diene ich und sonst niemandem anderes. Das heißt, die Dienerschaft ist auf Allah subhanahu wa ta'ala alleine beschränkt. Und das, bei weiterer Verinnerlichung sieht man, dass das Wissen der Dienerschaft vorausgeht. Oder besser gesagt, bevor man Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, muss man ihn, Allah subhanahu wa ta'ala, kennenlernen. Und إِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, dich allein bitten wir um Hilfe, daraus ergibt sich, dass der Diener Allah subhanahu wa ta'ala sich anständig Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber verhält und sich ihm gegenüber benimmt. Und die Kenntnis Allah subhanahu wa ta'ala, dass man Allah azza wa jal kennt, daraus ergibt sich die Ehrfurcht im Herzen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, Wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu. Das heißt, ich schwöre bei Allah, ich bin von euch der Ehrfürchtigste Allah gegenüber und der, der sich vor ihm am meisten vorsieht. Und diese Dienerschaft, daraus ergibt sich ebenfalls, das, oder Entschuldigung, aus dem Kennen Allah subhanahu wa ta'ala ergibt sich die Liebe gegen ihn gegenüber und auch die Hoffnung auf seine Zufriedenheit und seine Belohnung. Und daraus ergibt sich auch das Gottvertrauen und auch die Zuwendung zu Allah subhanahu wa ta'ala, auf Arabisch Inaba. Und dass man ihn um Hilfe bittet. Und aus der Erkenntnis um Allah azza wa jal ergibt sich auch deine Verherrlichung Allahs gegenüber und deine Ehrfurcht, die du ihm gegenüber empfindest. Und all dies, liebe Geschwister, weist darauf hin, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam der Ehrfürchtigste war und der sich vor Allah Azza wa Jal am meisten vorgesehen hat. Warum? Weil er Allah subhanahu wa ta'ala am besten gekannt hat. So bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir diese Dienerschaft, wie wir sie jetzt verstanden haben und kennengelernt haben, auf die beste Art und Weise umsetzen. Hier sehen wir, liebe Geschwister, sehr deutlich, diese ganzen Eigenschaften, die ich gerade eben aufgezählt habe, weisen darauf hin, dass die Aqida eben nicht etwas ist, an die man nur zu glauben hat, sondern es ist eine Sache, die sich sehr deutlich in deinen Aussagen und deinen Taten widerspiegelt. Die Aqida, liebe Geschwister, ist eine Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn der Mensch, wenn er die Aqida nicht kennt, dann stellt er sich bestimmte Fragen. Und das sind Fragen, lieber Bruder, liebe Schwester, die du vielleicht für dich persönlich schon lange beantwortet hast. Aber ich möchte noch einmal daran erinnern, weil daran erkennt man, dass man Allah dankbar gegenüber sein muss. Denn Menschen, die die Aqida nicht kennen, die nicht wissen, was die Wirklichkeit ist, sie stellen sich bestimmte Fragen. Und das sind die sogenannten fundamentalen Fragen, die sicherlich jeder Mensch sich im Leben einmal mindestens gestellt hat. Die erste Frage ist, woher komme ich? Und die weitere Frage ist, wo gehe ich hin? was wird mit mir passieren nach diesem Leben? Solche Menschen, sie haben eigentlich alles verloren. Sie haben sogar ihre eigene Identität verloren. Sie wissen nicht, wer sie wirklich sind. Und sie fragen sich, wer bin ich? Warum bin ich überhaupt hier? Und was mache ich überhaupt hier in dieser Welt? Und die Aqidah, sie beantwortet diese Fragen alle auf überzeugende Art und Weise, denn sie kommt vom Herrn der Welten, subhanahu wa ta'ala, selbst. Und so sagt Allah Azza wa Jal in Surat Al-Baqarah im 21. Vers, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch erschaffen hat, und diejenigen, die vor euch waren, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget oder auf dass ihr euch vorsehen möget. Es gibt keine Aqida, wenn ich jetzt einfach der Einfachheit halber sage, Glaubenslehre, es gibt keine Aqida, die so, oder keine authentische Aqida, gesunde Aqida auf der gesamten Erde, außer der islamischen Aqida. Warum? Weil diese Religion des Islam diejenige ist, die Allah subhanahu wa ta'ala bewahrt hat. Und er hat es sich selbst zur Aufgabe gemacht, subhanahu wa ta'ala, diese Religion zu bewahren. Er sagt in Surat Al-Hijr, im 9. Vers, Inna nahnu nazzalna dhikra, wa inna lahu lahafidhun. Das heißt, wir sind diejenigen, die die Ermahnung herabgesandt haben, und wir werden wahrlich ihr Hüter sein. Und die Ermahnung ist der Koran, Al-Karim, und das, was dazugehört, nämlich die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Alle anderen Glaubenslehren, auf Arabisch Aqida oder Aqaid, jetzt einfach halt habe gesagt, auch wenn sie ein Funken an Wahrheit haben oder viele Funken an Wahrheit haben, so repräsentieren sie allerdings nicht die Wahrheit an sich. Und deswegen, wenn jemand die Wahrheit kennenlernen möchte, dann wird er sie nur in den folgenden Quellen des Islam wiederfinden, und zwar im Koran al-Karim und in der authentischen Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ohne diese Aqida, die Allah und sein Prophet uns gelehrt haben, ist der Mensch wie ein Verlorener in der Wüste. Er weiß nicht, wer er selbst ist, und er weiß auch gar nicht, warum es ihn gibt. Und bei manchen Menschen geht es sogar so weit, dass sie sogar zweifeln, ob sie überhaupt existieren. Und diese Aqida, die islamische Aqida, sie ist diejenige, die alle Fragen beantwortet, die ein Mensch wissen muss, um in diesem Leben zufrieden zu sein, und noch mehr als dies. Fragen wie zum Beispiel, woher kommt dieses Universum her? Wer hat es erschaffen? Was sind die Eigenschaften desjenigen, der es erschaffen hat? Was sind seine Namen? Wie heißt er? Und warum hat er uns erschaffen? Und wieso hat er dieses Universum überhaupt erschaffen? Und was ist unsere Aufgabe in diesem Universum? Und wichtig, was ist unser Verhältnis zu diesem Schöpfer, der uns erschaffen hat? Und gibt es vielleicht andere Welten außer der Welt, die wir sehen können? Gibt es vielleicht Welten, die wir nicht sehen können? Und was ist mit der Zeit nach diesem Leben, wenn wir bereits gestorben sind? Gibt es dann eine Phase danach, oder ist danach alles vorbei? Und wenn es eine Phase nach diesem Leben gibt, wie wird dieses Leben nach dem Tod aussehen? Solche Fragen stellen sich diejenigen Menschen, die verwirrt sind, die verloren sind, die ihre eigene Identität nicht kennen, und der Islam, er ist derjenige, der diese Fragen beantwortet. Und es gibt ein Beispiel aus einem Gedicht, in dem ein Mensch sich genau diese Fragen gestellt hat. Natürlich im Arabischen ist es in der Gedichtform, aber übersetzt in der deutschen Sprache heißt es ungefähr wie folgt. Und das sind Gedanken von Menschen, die tatsächlich keine Antwort gefunden haben. Und das ist nicht etwas Erfundenes, sondern Menschen, die eigentlich so sind wie du und ich, aber sie haben die islamische Aqida nicht. Oder sie haben eine andere Aqida, aber eine falsche. Und deswegen können sie auch viele dieser Fragen nicht beantworten. Einer von ihnen sagte, der heißt Ilya Abu Madi, ich kam, keine Ahnung woher, aber ich kam. Ich sah vor mir einen Weg und ging diesen voran. So gehe ich nun weiter, ob ich will oder nicht. Wie bin ich hierher gekommen? Wie erkannte ich meinen Weg? Ich weiß es nicht. Bin ich erst seit kurzem hier oder schon lange in diesem Dasein? Bin ich frei oder gefangen in Ketten? Führe ich selbst mein Leben oder werde ich geführt? Ich wünschte, ich würde es wissen, doch ich bin ahnungslos. Und mein Weg, was ist mein Weg? Ist er lang oder kurz? Steige ich in ihn hinauf oder steige ich hinab und versinke? Bin ich ein Wanderer auf dem Weg oder ist es der Weg selbst, der sich fortbewegt? Oder verharren wir beide und es ist die Zeit, die verrinnt? Ich weiß es nicht. Natürlich stecken da viele philosophische Gedankenansätze in diesem Gedicht drin, auf die wir natürlich nicht im Weiteren eingehen wollen, aber es ist sozusagen der Hilferuf eines Verzweiflers, der nicht weiß, warum er da ist und wofür er da ist. Die Leute des Tawhid, Arabisch Ahlul Tawhid, und mit Tawhid meinen wir grob gesagt, der islamische Eingottglaube, der islamische Monotheismus, und die Leute des Tawhid, das heißt diejenigen, die diesen Tawhid umgesetzt haben, sie kennen den Weg zu Allah, sie kennen den Weg zu dem einen Gott und Schöpfer, und deswegen möchten wir als Muslime, und das ist unsere Aufgabe, diese Aqida an die Menschen bringen. Und diese Aqida ist, Alhamdulillah, eine einfache Aqida. Sie ist keine komplizierte. Das Ziel, was wir haben, unter anderem nach der Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala, ist, dass ein Nicht-Muslim versteht, was die Wahrheit ist, und dass ein Muslim diese Wahrheit, vielleicht hat er Lücken in seinem Verständnis, dass er sie auffüllt und dass er sie umsetzt. Warum? Damit er versteht, liebe Geschwister, dass die Aqida eben nicht nur eine Sache des Herzens ist. In diesem Leben, in der Dunya, in dieser Welt, Dunya heißt übrigens, kommt vom arabischen Wort Dani, das heißt niederwertig oder minderwertig. Und dieser minderwertigen Welt, in der wir uns befinden, im Vergleich zu der Welt, die auf uns wartet, gibt es ein Paradies, genauso wie es im Jenseits ein Paradies gibt. Und derjenige Mensch, der in diesem Leben das Paradies genießt, er wird auch derjenige sein, der im nächsten Leben das Paradies genießen wird. Das Paradies in diesem Leben, liebe Geschwister, ist die Kenntnis Allahs subhanahu wa ta'ala und die Liebe, und dass man sich nach ihm sehnt und nach seinem Antreffen am Tag der Auferstehung, dass man sich vor ihm mit Wissen fürchtet, dass er fürchtig ist aufgrund dessen, was man über ihn weiß, subhanahu wa ta'ala, und dass man gottgefällig lebt und seine Anordnungen umsetzt. Das ist das Paradies in diesem Leben. Wer dieses Paradies nicht schmeckt, der wird auch das Paradies im nächsten Leben nicht schmecken. Und das Wissen, besser gesagt das nützliche Wissen, ist das, was uns auf dieses Paradies in diesem Leben hinweisen wird. Auf diesem, oder das, der Weg zu diesem Paradiesgarten in diesem Leben ist die richtige Umsetzung der islamischen Aqida. Und zwar das umzusetzen, was auch die uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen umgesetzt haben. Durch eine gesunde Aqida, daraus ergeben sich auch die rechtschaffenen Taten. Ohne eine gesunde Aqida kann es keine rechtschaffenen Taten geben. Es ist unmöglich. Der Schlüssel zu dieser gesunden Aqida oder der Schlüssel zu der rechtschaffenen Tat ist, dass man erst einmal Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernt. Warum habe ich extra gesagt, dass man Allah subhanahu wa ta'ala so kennenlernen muss, wie die uns vorausgegangen rechtschaffenen Menschen es gemacht haben? Denn Allah sagt im Koran al-Karim, am Ende von Surat As-Saffat, in den letzten drei Versen, Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wasalamun ala al-Mursaleen Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Das bedeutet auf Deutsch übersetzt ungefähr: Preis sei deinem Herrn, dem Herrn der Macht. Erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben. Und der Friede sei auf, oder Friede sei auf den Gesandten, und alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Und gerade diese erste Ayah von diesen drei Ayat weist deutlich darauf hin, ich lese sie noch einmal vor, Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Preis sei deinem Herrn, dem Herrn der Macht, erhaben ist über das, was sie ihm zuschreiben. Und diese Ayah weist deutlich darauf hin, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala eben genau nur so beschreiben dürfen, wie er subhanahu wa ta'ala sich selbst beschrieben hat oder die Gesandten, auf denen der Frieden sei von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir, wenn wir einen Prophetennamen nennen, sagen wir alayhi salam, warum weil Allah sagte diese Ayah, wassalamun ala al-mursaleen. Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, er sagte, Alhamdulillah, الذي كما وصف نفسه وفوق ما يصفه خلقه. Er fasst in dieser Aussage zusammen, wie wir uns Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir ihn beschreiben dürfen. Er sagte, alles Lob gebührt Allah, der genau so ist, wie er sich selbst beschrieben hat. Wenn man diesen Satz sagt, hat man Allah auf die beste Art und Weise gelobt, subhanahu wa ta'ala. Er sagt, alles Lob gebührt Allah, der genau so ist, wie er sich selbst beschrieben hat und über das hinausragt, wie die Geschöpfe ihn beschreiben. Und deswegen gibt es in einem Dua, sagen wir öfter, لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Sinngemäß bedeutet das, wir sind nicht imstande, dich so zu loben, wie es dir zusteht. Du bist so, wie du dich selbst gelobt hast. Und das weist darauf hin, liebe Geschwister, dass wenn wir über Allah subhanahu wa ta'ala sprechen, was sicherlich das erste Kapitel ist, dann müssen wir uns beschränken und berufen. Beschränken und berufen. Das heißt, wir berufen uns auf was? Auf das, was man im Arabischen As-Sam'iyat nennt. Sam'iyat kommt vom arabischen Wort Sami'a und Sami'a heißt hören. Wortwörtlich sind es diejenigen Dinge, die man hören kann. Gemeint sind diejenigen Dinge, die man nur durch die Überlieferung gewusst haben kann. Und konkret damit gemeint sind der Koran und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alles andere können wir nicht verwenden, um Allah subhanahu wa ta'ala zu beschreiben. Denn wenn wir das machen, dann verfallen wir genau dem, dem andere Menschen verfallen sind. Und dann passiert uns genau das, was dieses lyrische Ich gesagt hat in diesem Gedicht, was ich vorhin vorgelesen habe. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es kann nicht sein, dass er uns beigebracht hat, wie wir unsere Notdurft zu verrichten haben und wie wir uns beim Essen und Trinken zu verhalten haben, und dann unterlässt er das, wofür er eigentlich entsandt worden ist. Und deswegen, liebe Geschwister, darf man sich nicht nur, Entschuldigung, ich habe ja vorhin gesagt, man muss sich berufen auf das, was er überliefert hat, und auch beschränken. Das heißt, man darf keine anderen Quellen verwenden, außer das, was der Koran gesagt hat und worauf der Koran und die Sunna hinweisen. Allah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einem authentischen Hadith: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Das heißt sinngemäß: Ich habe euch auf einem klaren Weg zurückgelassen. Seine Nacht ist wie sein Tag. Keiner irrt davon, ohne vernichtet zu werden. Noch einmal, ich lasse euch auf einen klaren Weg zurück. Seine Nacht ist wie sein Tag. Es spielt kein Unterschied, ob es Tag oder Nacht ist. Den Weg kannst du ganz deutlich erkennen. Keiner irrt davon ab, ohne vernichtet zu werden. Wer von dem Weg abgeht, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Menschen vorgezeichnet hat, zweifellos wird er der Vernichtung verfallen. Und er wird niemals das Licht des Paradieses erblicken und er wird niemals zu Allah subhanahu wa ta'ala gelangen. Niemals. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat einen Weg vorgezeichnet und deswegen heißt es auch im Koran al-Karim: As-Sirat al-Mustaqim. Ihdina As-Sirat al-Mustaqim. Das heißt, leite uns auf den geraden Weg, was darauf hinweist, dass es nur einen geraden Weg gibt. Und der Prophet und Allah Azza wa Jalla hat auch in Surat Al-An'am darauf hingewiesen, dass es viele andere Wege gibt. Und auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat darauf hingewiesen, dass es viele andere Wege gibt. Und wer den Zustand der Menschen verinnerlicht, nicht nur den Zustand der Nicht-Muslime, sie sind sowieso, gehen sehr viele verschiedene Wege. Aber auch die Muslime, sie gehen teilweise unterschiedliche Wege. Und der einzige wahre Weg ist derjenige, den Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns vorgezeichnet hat. Ihr seht, wie dringend es ist, dass man sich Wissen aneignet. Denn diesen Weg, den kann man nur erfahren, indem man durch diese Sam'iyat dadurch belehrt wird. Das, was man, wie gesagt haben, erfährt. Das, was man überliefert bekommen hat. Alles andere ist nicht möglich. Allah subhanahu wa ta'ala, keiner von uns hat gehört, wie Allah mit ihm direkt gesprochen hat. Keiner von uns hat mit Allah mit ihm direkt gesprochen. Sondern alles über unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es gibt keinen anderen Kontakt zu Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen zu hören, zu wissen, was er von einem will, außer durch die Offenbarung, durch den Wahi. Weder durch einen Traum, noch durch die Intelligenz, noch durch Überlegungen, noch durch irgendetwas anderes. Die Aqida, liebe Geschwister, mit der wir uns beschäftigen wollen, ist aufgebaut, wie wir alle wissen, auf 6 Säulen. Und das sind die sogenannten Arkan. Man nennt sie Arkanul Iman, die Arkan des Iman, oder man nennt sie Arkan al-Aqida, die Arkan der Aqida. Und das Wort Aqida kommt vom Wort Aqada. Und Aqada ist die Wortwurzel Ein, Qaf, Dal. Daraus leiten sich verschiedene Worte im Arabischen ab. Unter anderem Al-Aqd. Al-Aqd bedeutet der Vertrag, weil es eine Sache ist, die dich bindet mit dem anderen Vertragspartner. Und Al-Uqda ist sowas wie ein Knoten, ja, min sharri nafathati fil 'uqad, ja, das heißt, wir suchen Zuflucht beim Übel der Knotenanbläserinnen. Das Wort 'uqad sind die Knoten. Und hier sehen wir, dass die Aqida also eine Sache ist, die tief verankert ist im Herzen des Menschen. Das heißt, es ist nicht nur eine Sache, an die er irgendwie glaubt, sondern sie ist manifestiert und festgebunden im Herzen. Der Beweis dafür, dass unsere Aqida aus oder der Iman auf 6 ich sage nicht aus besteht, sondern auf diesen sechs Säulen aufgebaut ist, ist der berühmte Hadith, den Imam Muslim rahimahullah ta'ala uns berichtet hat. Und derjenige, der den Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam berichtet, ist Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. Und zwar, ihr kennt alle den berühmten langen Hadith, worin folgender Satz vorkommt, dass eben Jibril alayhi salatu wasalam, der Engel der Offenbarung, er fragt den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, was ist denn Islam und was ist Iman und was ist Ihsan? Und als er ihn über Iman gefragt hat, sagte er, es bedeutet, dass du an Allah glaubst, an seine Engel, an seine Bücher, an seine Gesandten, an den letzten Tag und dass du an die Vorherbestimmung glaubst, das Gute und auch an das Schlechte davon. Sowohl an das Gute als auch an das Schlechte davon. Und Allah subhanahu wa ta'ala, auch im Koran al-Karim, gibt eine Aya, die fünf dieser sechs Glaubensinhalte aufzählt. Allah sagte im 285. Vers von Surat al-Baqarah, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Der Gesandte glaubt an das, was auf ihn herabgesandt worden ist von seinem Herrn und ebenso die Gläubigen. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Sie alle glauben an Allah, an seine Engel, an seine Bücher und seine Gesandten. لا نفرق بين أحد من رسله. Wir machen keinen Unterschied zwischen einem dieser Gesandten. وقالوا سمعنا وأطعنا. Und sie sagen, wir hören und gehorchen. غفرانك ربنا وإليك المصير. Deine Vergebung, unser Herr, und zu dir ist die Heimkehr. Und auch in dieser Aya, wenn wir sie verinnerlichen, sehen wir sofort den Zusammenhang zwischen dem Glauben an Allah und die Engel und die Bücher und die Gesandten und zwischen was? Zwischen der Umsetzung dessen. Weil sie gleich sagen, die Gläubigen, das ist eine Eigenschaft von ihnen, سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Wir hören und wir gehorchen. Das heißt, wir haben verstanden und wir setzen um, was du von uns verlangt hast. غُفْرَانَكْ. Wir bitten ihn auch um seine Vergebung, da wir sofort, wie bei إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, verstehen, dass die Umsetzung der Ibadah Allah gegenüber von uns schwachen Menschen niemals auf die perfekte Art und Weise geschehen kann. Und deswegen ist es auch so wichtig, dieses وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Und dich bitten wir dabei auch um Hilfe. Und auch hier, der Mensch oder die Gläubigen, die Allah Azza wa Jal wirklich kennen, sie wissen, dass sie müssen umsetzen, was Allah verlangt hat. Aber sie wissen, dass sie es nicht auf die beste, dass sie es nicht auf die perfekte Art und Weise machen können. Und deswegen bitten sie Allah subhanahu wa ta'ala immer um Vergebung. Und das zeigt sich sehr deutlich in der Umsetzung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat nach dem Salah, wenn er ein Fardgebet verrichtet, hat er danach gesagt, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Er hat dreimal gesagt, oh Allah, ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte Allah um Vergebung. Ich bitte Allah um Vergebung. Und das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und auch wenn wir die Hajj vollzogen haben, oder sogar noch während der Hajj-Rituale, ordnet uns Allah Azza wa Jal im Koran al-Karim, Surat al-Baqarah an, dass wir ihn seiner gedenken sollen und dass wir ihm und für ihn um Vergebung bitten sollen. Die sechste Säule des Iman, der Iman an Al-Qadr, die göttliche Vorherbestimmung, die ist auch, findet Erwähnung in zahlreichen Ayat in Al-Quran Al-Karim und unter anderem in Surat Al-Qamar, wo Allah Azza wa Jalla sagte, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadr. Sinngemäß übersetzt, alles haben wir erschaffen mit einer Vorherbestimmung. Alles haben wir mit einer Vorherbestimmung erschaffen. Es gibt, liebe Geschwister, um zu Allah Azza wa Jalla zu gelangen, muss man zwei Bedingungen erfüllen. Erstens, man braucht ein gesundes und ein lebendiges Herz. Die zweite Sache ist, wir brauchen von Allah subhanahu wa ta'ala einen Wegweiser oder Licht, durch das wir den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala erkennen können. Und der Beweis dafür ist die Ayah 122 in Surah Nummer 6 Al-An'am. Allah Azza wa Jalla sagte: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ist denn der, der tot war, und der oder dem, Entschuldigung, ist denn der, der tot war und den wir dann lebendig gemacht haben und dem wir ein Licht gegeben haben, womit er unter den Menschen geht, ist dieser wie einer, dessen Gleichnis das jemandes ist, der sich in Finsternissen befindet, aus denen er nicht herauskommt? So ist den Ungläubigen ausgeschmückt, was sie zu tun pflegten. Diese sechs Iman-Inhalte, liebe Geschwister, sie sind wie miteinander verknüpft. Es ist unvorstellbar, dass man an einen Teil dieses Imans glaubt und die anderen nicht umsetzt. Das ist unvorstellbar. Deswegen kann es nicht sein, dass ein gläubiger Mensch an Allah Azza wa Jal glaubt, aber unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam leugnet. Und daraus ergibt sich, sobald man einen dieser sechs Säulen des Iman ablehnt, hat man automatisch alle sechs abgelehnt. Sobald man ungläubig einem dieser Säulen gegenüber ist, ist man allen anderen gegenüber ebenfalls ungläubig. Und inshallah haben wir jetzt auch langsam verstanden, warum. Denn der Iman ist eben nicht nur eine Glaubenssache. Und deswegen, wenn man einen Teil davon geleugnet hat, dann kann es, wie soll man dann den anderen Teil umgesetzt haben? Das eine ist mit dem anderen verknüpft. Denn es kann sein, dass eine Person glaubt an Gott und dass sie glaubt an ein Leben nach dem Tod, aber sie sagt, ich glaube nicht an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann sagen wir, wenn es eine reine Glaubenssache ist, kann sein, das stimmt, dass er glaubt. Aber er glaubt nicht auf die Art und Weise, wie der Islam es eben vorgeschrieben hat. Und deswegen ergibt sich aus dem Unglauben einen Teil gegenüber dem Glauben an die allen anderen ebenfalls. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran al-Karim, denn wir haben vorhin die Ayah gelesen, لا نفرق بين أحد من رسله. Wir machen keinen Unterschied zwischen irgendeinem seiner Gesandten. Was ist damit gemeint? Gemeint ist, dass man an manche von ihnen glaubt und andere leugnet. Sobald man an manche glaubt und andere leugnet, hat man alle abgelehnt. Denn die Gesandten sind wie eine, die Gesandten sind vielleicht vorstellbar, wie alle Gesandten, da sie mit der gleichen Botschaft entsandt worden sind, sind sie vorstellbar wie ein einziger Gesandter. Und man kann nicht an einen Teil von ihm glauben und einen anderen Teil verwerfen. Und deswegen sagte Allah in Surat An-Nisa, dass diejenigen Menschen, die an manche der Gesandten glauben und an andere nicht glauben, Allah sagte, أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ. Das sind die Kafirun, das ist der Plural von Kafir, aber Haqqa ist nochmal eine Betonung, Haqq heißt wahr. Das heißt, das sind die wahrhaftigen, ungläubigen Menschen, die einen Teil der Botschaft annehmen und einen Teil verwerfen. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns in den nächsten Tagen, bi idhnillahi ta'ala, die Kraft gibt, diese Aqidah, die Allah subhanahu wa ta'ala uns offenbart hat, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam überbracht hat, auf die authentische Art und Weise darzustellen. Und wenn ich irgendetwas Falsches sage, so ist der Fehler, liegt er in mir. Und der Fehler liegt nicht in der Aqidah, die Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran gelehrt hat oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Sunnah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. und euch segne für eure Anwesenheit. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب, liebe Geschwister, heute haben wir eine Einführung gemacht, inshallah, über das Thema. Und wenn es jetzt irgendwelche Fragen gibt zu dem, was wir gesagt haben, dann die Geschwister im Internet sollen bitte das an die Admins schicken. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt, Geschwister, können wir das jetzt beantworten. Aber wir bleiben beim Thema. Gibt es eine Frage, und zwar dürfen die Geschwister die Unterrichte aufnehmen? Man kann aufnehmen, ich habe nichts dagegen, aber es wird sowieso aufgenommen. Aber das ist trotzdem gut, dass Geschwister zusätzlich aufnehmen, denn manchmal gibt es technische Probleme und dann ist der Vortrag weg. Hat es auch schon mal gegeben. Deswegen, wenn jemand aufnehmen möchte, ist überhaupt kein Problem, solange er das mit einer guten Nia macht. Das ist meine einzige Bedingung. Wenn jemand aufnimmt, soll er eine gute Nia machen. Ansonsten werden wir uns eines Tages treffen und ich werde mein Recht nehmen. Zweifellos. Ciao. Wenn es keine Fragen gibt, ja. Wie viele Stunden bzw. Lektionen werden wir jetzt abgeben? Sehr schön. Ich habe vor, inshallah, das auf jeden Fall im Ramadan fertig zu machen. Okay? Ja, wir haben, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 20 Tage. Vielleicht sogar 21. Auf jeden Fall haben wir inshallah 20 Tage, bi'idhnillahi ta'ala. Und ich habe vor, das auch so aufzuteilen. Deswegen werden wir von der Menge her auch immer so bleiben, inshallah. Es wird nicht viel mehr jeden Tag sein, als so ungefähr, Allahu a'ala, ich will nichts vor euch sagen, aber wir werden ungefähr die gleiche Menge jeden Tag versuchen zu machen, inshallah. Und wenn wir früher fertig sind, dann haben wir. Und die Geschwister werden auch Prüfungen ablegen, auch die Internetprüfungen? Nein. Ohne Prüfung? Nein. Und wir auch keine? Wenn ihr wollt, könnt ihr. Ich möchte wieder meinen. Inshallah. Wa alaikum salam. Ein Buch. Inshallah. Diplome melden. Tayyib, barakallahu fikum. Und auch noch eine Frage. Was eigentlich sagen? Die erste Frage, was heißt, was gehört an Allah zu glauben? Darüber werden wir inshallah in den nächsten Tagen intensiv sprechen. Das wird, denke ich, die beste Antwort sein auf die Frage. Einfach immer anwesend sein, dann wissen wir, dass es mehr bedeutet, als nur die Existenz zu glauben, natürlich. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslima kathira.